Sie zeigen viel eher, war ihre Devise. Gemeinsam überwanden sie jede Krise. Sie schnüpfen voran fürs Vaterland und bekämpften tapfer die rote Schand. Deutsche Lanzer im Kampf für unser Land. Deutsche Lanzer, das Schicksal in die Hand. Deutsche Lanzer, hatten keine Angst. Deutsche Lanzer für ihr Heimatland. Für ihr Land zu sterben, waren sie bereit. Doch noch war ihre Zeit nicht so weit. In der Schlacht bewiesen sie ihre Stärke. So kämpften sie mit aller Härte. Deutsche Lanzer im Kampf für unser Land. Deutsche Lanzer, das Schicksal in die Hand. Deutsche Lanzer, hatten keine Angst. Deutsche Lanzer für ihr Heimatland. Marschierten sie durchs Land, sie befreiten es aus Feindes Hand. Nur nach vorne, nicht zurück, so mancher starb auf der Suche nach dem Glück. Deutsche Lanzer im Kampf für unser Land. Deutsche Lanzer haben das Schicksal in die Hand. Deutsche Lanzer hatten keine Angst. Deutsche Lanzer für ihr Heimatland. Deutsche Lanzer im Kampf für unser Land. Deutsche Lanzer haben das Schicksal in die Hand. Deutsche Lanzer hatten keine Angst. Deutsche Lanzer für ihr Heimatland.